الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرة لبقينا من نعم الله سيقن وحال بمهات سيشكايت سيقن نظم قفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبت صوغ لس كان قوت كيدو أصى الله وشبت صوغ لس محمد الله ستينا ونزين جزانتا است Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zu einem weiteren Unterricht, also Erläuterung von den Hadithen aus dem Werk Sunan Abi Dawud, rahimahullah ta'ala. Und wir sind inshallah über zweimonatiger Pause wieder zurück. Und wir machen weiter im ersten Band auf der Seite 354 im Kapitel 116, das Eröffnen des Gebetes. Noch einmal zur Erinnerung, inshallah. Wir hatten, nachdem wir über viele Bedingungen des Gebetes gesprochen haben, gesprochen über, yani wie das, über verschiedene Kapitel zu Beginn des Gebetes, was man dort zu tun hat. Und eine der Sachen, die wir gesprochen haben, war das Heben der Hände im Gebet. Und darüber haben wir gesprochen noch vor dem Takbir, aus bestimmten Gründen. Praktisch gesehen, weil man manche Ulama hebt man die Hände, während man dem Takbir spricht, beziehungsweise während die Hände oben sind. Und deswegen muss man ja erst einmal die Hände bewegen, bevor man Allahu Akbar sagt. Und deswegen passt das von der chronologischen Reihenfolge, wie Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, das hier gemacht hat. Und das war also zuletzt, was wir gesprochen haben, 115, das Heben der Hände im Gebet. Und das war natürlich eine kleine Einführung in diese Thematik. Ansonsten wisst ihr ja, es gibt ja von Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, ein ganzes Büchlein, das nur Hadith beendet über das Heben der Hände im Gebet. Und wir sind im Hadith jetzt 729 angekommen, wo es heißt, Eröffnung des Gebetes. Wa'il ibn Hujr, radiyallahu anhu, sagte, ich kam im Winter zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Da sah ich, dass seine Freunde ihre Hände im Gebet unter den Kleidern hoben. Muhammad ibn Umar ibn Atta sagte, über diesen Hadith haben wir schon gesprochen, wallahu a'lam, aber ansonsten, dieser Hadith weist darauf hin, dass die Freunde des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die Hände im Gebet gehoben haben, zu den verschiedenen Stellen, die wir schon erwähnt haben. Selbst wenn man es nicht sehen könnte, weil sie hier im Winter offensichtlich ihre Hände zugedeckt hatten mit ihrem Wintermantel oder Ähnlichem. Und der Vorteil davon ist, dass wir wissen eben, dass diese Sunna nicht davon abhängt, ob man gesehen wird oder ob man nicht gesehen wird. Also ob die Hände gesehen werden können oder ob sie nicht gesehen werden können. Muhammad ibn Umar ibn Atta sagte, ich hörte Abu Humayd al-Sa'di in Anwesenheit von 10 Freunden des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Abu Qatada war einer von ihnen, Folgendes sagen. Ja, in diese Überlieferung jetzt geht über 10 Sahaba, radiyallahu anhum. Warum? Weil einer hat es erzählt, aber alle anderen haben stillschweigend zugestimmt. Und Abu Qatada sagte, radiyallahu anhu, ich kenne mich in Bezug auf das Gebet des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, von euch allen am besten aus. Sie fragten, warum? Bei Allah, du warst von uns allen nicht am meisten mit ihm zusammen und bist nicht am längsten mit ihm befreundet. Er erwiderte, doch, sie baten, also doch, gemeint ist, doch, ich kenne mich am besten aus mit dem Gebet des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nicht, doch, ich war am längsten mit ihm befreundet, denn das war er nicht. Sie sagten, dann erklär. Er sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich zum Gebet aufstellte, hob er seine Hände, bis sie auf Höhe der Schultern waren. Dann sprach er den Takbir und jedes Glied kam an seiner Position gleichmäßig zur Ruhe. Dann las er Koran. Dann sprach er den Takbir und hob seine Hände bis auf Höhe der Schultern. Dann verbeugte er sich und setzte seine Handflächen auf seinen Knien auf und machte seinen Rücken und Kopf gerade. Weder senkte er seinen Kopf, noch hob er ihn. Dann erhob er sich und sagte, Sami'a Allahu liman hamida. Das heißt auf Deutsch, sinngemäß, Tobani wurde es auf Arabisch übersetzt, weil wir lernen sollen, diesen Dhikr im Salat zu sprechen. Ansonsten heißt es auf Deutsch ungefähr, möge Allah das Bittgebet desjenigen erhören, der ihn lobt. Dann hob er die Hände bis auf Höhe seiner Schultern und stellte sich aufrecht hin. dann sagt er Allahu Akbar, auf Deutsch Allah ist größer. Was heißt Allah ist größer? Normalerweise würde man denken, der Satz ist nicht zu Ende, aber das ist absichtlich so, damit egal was du reinpackst in den Satz, egal wie du den Satz beendest, so ist dieser Satz korrekt. Allahu Akbar und ließ sich anschließend zum Boden hinunter. Er entfernte seine Arme von seinen Seiten. Dann erhob er sich und winkelte sein linkes Bein an und setzte sich darauf. Wenn er sich niederwarf, richtete er seine Zehen auf in Richtung Qibla. Dann erhob er sich von der Niederwerfung, sagte Allahu Akbar, beugte seinen linken Fuß und setzte sich darauf, bis jedes Glied an seine vorherige Position gelangte. Dann fuhr er in der nächsten Rak'a genauso fort. Wenn er nach der zweiten Rak'a zur dritten aufstand, sagte er den Takbir und hob seine Hände auf Höhe seiner Schultern, wie zu Beginn des Gebetes. Dann machte er im restlichen Gebet genauso weiter. Wenn er zur letzten Rak'a kam, in der man den Taslim spricht, ließ er den linken Fuß unter dem rechten Oberschenkel hervorscheinen und setzte sich auf seinen linken Oberschenkel. Da sagten die anwesenden Sahaba, das hast du richtig gesagt. So pflegte er, sallallahu alaihi wasallam, zu beten. Dauernd, diese Überlieferung ist eine lange Überlieferung von Abu Qatada, radiallahu anhu, aber genau das ist ja auch Sinn und Zweck der Überlieferung. Denn er sagt ja, ich kenne mich in Bezug auf das Gebet des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam am besten aus. Also muss er auch natürlich dementsprechend liefern und Beweise bringen und Details bringen. Und das zeigt, liebe Geschwister, dass die Menschen, auch die mit dem Propheten zusammen waren, alaihi salam, manche von ihnen hatten aktives Wissen und manche von ihnen hatten in Anführungsstrichen nur passives Wissen. Und das, der Unterschied zwischen den beiden ist ganz einfach, das aktive Wissen ist das Wissen, dass du davon reden kannst. Du kannst erzählen, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Aber passives Wissen ist das Wissen, wenn du nachgefragt wirst, dann erst kommt es sozusagen aus dir heraus. Ja? Und deswegen manche Sahaba, radiallahu anhu, über dies beliefen, dass sie unter den Leuten gelaufen sind und gesagt haben, fragt mich. Fragt mich über die Religion. Weil ich weiß nicht, was ich alles schon weiß. Das kommt erst heraus, dieses passive Wissen, wenn ihr mich danach gefragt habt. Ja? Und das war in vielen Hadithen der Fall. Yani, ihr kennt zum Beispiel, der jetzt relativ passend ist, als Umar ibn Khattab radiallahu anhu mit den Leuten auf Reisen war und sie gehört haben, wie in Richtung Scham, Richtung Damaskus, Jerusalem, Damaskus, Großsyrien, und sie gehört haben, wie die Pest dort ausgebrochen ist. Ja? Das war der Anlass, warum dann hat er die Freunde gefragt, habt ihr irgendetwas gehört vom Propheten sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich? Und dann kam Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu und sagte seinen berühmten Hadith, sagte, ja, ich habe den gesagt, Allah sallallahu alaihi wasallam das sagen hören. Ja, nicht, wenn man gehört hat von der Pest, dass sie irgendwo ausgebrochen ist, soll man nicht dorthin gehen. Und wenn man dort ist, soll man dort nicht wegfliehen von dort. Ja. Das heißt, es gab immer Anlässe oder auch ein berühmtes Ereignis in Bezug auf die Erbschaft, in Bezug auf die Großmutter, dass auch erst ein Fall passiert, bis dann jemand oder zum Beispiel eine Frau, Fatima bin Qais, radiallahu anha, die nachher der Grund war, weil es hat sich seit des Propheten etwas ereignet, eine Scheidung, und sie konnte dann eine Fatwa überliefern über den Propheten, dass eine Frau, wenn sie zum dritten Mal geschieden ist, kein Anrecht hat auf Nafaka, auf Versorgung oder auf Sukna, auf die Wohnung. Ja? Das waren alles Ereignisse, die irgendwann stattgefunden haben, und dann der Grund war, dass sie sich erinnerten an etwas, was stattgefunden hat zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Und deswegen, das ist schon eine Besonderheit, wenn jemand wie Abu Qatada sitzt und redet und erzählt aktiv, was er die ganze Zeit mitbekommt. Und am Ende die anderen sagen, ja, das stimmt. Genauso wie du es erzählst, erinnern wir uns, war es auch mit dem Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Aus diesem Hadith entnehmen wir auch etwas sehr Wichtiges, liebe Geschwister, dass wenn du etwas weißt und sicher weißt und den Muslimen und den Menschen nützlich sein kannst, dann erzähl das den Menschen und verschweige es ihnen nicht und sei nicht, habe keine falsche Bescheidenheit. Du sitzt mit deiner Familie zusammen, du sitzt in einem fröhlichen Ereignis zusammen. Die Leute haben nichts anderes zu reden über das neueste Handy und das neueste Auto und das neueste weiß nicht was und wann die Grenzen wieder geöffnet werden, wann sie geschlossen werden. Und du erzählst ihm, was meint ihr? Ich erzähle euch einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die gläubigen Herzen können nicht widersprechen. Die gläubigen Herzen öffnen sich und hören zu und du erzählst ihnen etwas. Und das ist dann der Grund dafür, warum der Erste und der Zweite und der Dritte und der Vierte recht geleitet werden im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Herzen der Gläubigen werden lebendig durch das Gedenken Allahs, durch Dhikrullah Azza wa Jal. Und er sagt, weil normalerweise, wie kommt das rüber? Jemand sagt zu dir, ich kenne mich am besten aus in der Sache so und so. Kommt überheblich rüber. Ja? Aber mit der richtigen Absicht und mit der richtigen Situation, du willst den Leuten etwas beibringen, du willst Ilm weitergeben, hab Ikhlas, kämpfe mit dir innen und mach das mit der richtigen Absicht, inshallah ta'ala. Oder du hast in der Sitzung jemand, der sich besser auskennt als du, dann stell ihm die Frage, sag mal, kannst du uns etwas erzählen über den Wudu des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder über sonst irgendetwas. Auf jeden Fall sagt er, sagen die Leute, du warst gar nicht so lange mit ihm zusammen, dass du uns etwas erzählen könntest, mehr als andere. Und das zeigt auch, subhanallah, es geht nicht um die Anzahl der Unterrichte, die du gehört hast, es geht nicht um die Anzahl der Bücher, die du gelernt hast, es geht nicht um die Anzahl der Lehrer, die du gehabt hast in der Religion, es geht nicht um die Anzahl der Seiten und Suchen, die du auswendig kannst vom Koran al-Karim. Qualität geht vor Quantität. Abu Huraira radiallahu anhu gehört zu den Sahaba, die nur wenige Jahre mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verbracht haben. Die meisten Hadith heutzutage gehen auf sein Konto. Tamam? Aisha radiallahu anha war die jüngste Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die meisten Hadith der Frauen hat sie überliefert radiallahu anha. Es geht um die Baraka, die Allah tabaraka ta'ala setzt. Und deine Aufmerksamkeit, wie viel profitierst du? Deswegen viele Leute sagen, ich möchte mit dem Gelehrten zusammen sein, mit dem Sheikh so und so Zeit verbringen. Ja, okay. Aber bist du ein Nutzen für ihn und für die Umma danach oder bist du jemand, der seine Zeit nur verschwendet oder sagen will, nachher ich war mit dem Sohn so zusammen. Auf jeden Fall, er erklärt, er sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich zum Gebet aufstellte, hob er seine Hände bis sie auf Höhe der Schultern waren. Darüber haben wir alles schon gesprochen, das ist eine Sunna. Wenn man sein Gebet beginnt am Anfang und sagt Allahu Akbar und hebt seine Hände nicht, ist das Gebet bei allen Ulama inshallah ta'ala sahih und gültig, weil das ist eine Sunna des Salah. Aber das ist die erste Situation. Dann sprach er den Takbir. Guck mal, hier aus diesem Hadith geht vor, was ich vorhin erwähnt habe. Er hob seine Hände in Richtung der Schultern, dann sprach er den Takbir. Das heißt, offensichtlich sprach er den Takbir erst, wenn die Hände oben waren. Okay. Und deswegen Imam Abu Dawud hat erstmal gesprochen über wann hebt man die Hände und danach wann man den Takbir spricht, Wallahu A'lam. Weil Sinn und Zweck ist, dass das Zeigen mit das Handzeichen gleichzeitig geschieht mit dem, was man sagt. Hinter dir, manche Leute hören dich, manche Leute sehen dich. Der Blinde hört dich, der Taubstumme sieht dich. Und so ist es eher dafür garantiert, dass die Handlungen der Ma'mum, das heißt alle Leute, die hinter dem Imam beten, gleichzeitig sich im Salah bewegen. Dann sprach er den Takbir und jedes Glied kam an seiner Position gleichmäßig zur Ruhe. Yani an seiner Position, das heißt an seiner vorgeschriebenen Position. Das heißt, er sagt Allahu Akbar und dann legt er die rechte Hand auf die linke Hand und kam zur Ruhe. Und das ist sehr wichtig, diese Sache zur Ruhe kommen in jeder Position, sogenannte Tuma'nina. Das ist eine Sache, die man bei vielen Leuten im Salah leider nicht sieht. Besonders wenn sie im Ruku' gehen oder wenn sie sich erheben vom Ruku' oder wenn sie im Sujud sind oder wenn sie, in allen Positionen kann man sagen, außer am Anfang, wenn man steht und am Ende, wenn man sitzt. Die Leute kommen nicht zur Ruhe. Sobald sie in der Position sind, bewegen sie sich davon schon wieder weg. Ja? Das Mindeste, was man sagt, diese Person genießt ihr Gebet nicht. Diese Person ist unruhig. Und dieser Eindruck, der darf nicht vermittelt werden. Weil der Prophet a.s. hat über so ein Gebet geurteilt, dass es ungültig ist. Ja, deswegen die meisten Ulama sagen, dass die Tuma'nina, das heißt das zur Ruhe kommen in jeder Position, sogar zu den Säulen des Gebetes gehört. Und Allah weiß am besten Bescheid. Dann las er Koran. Andere Hadithe haben das deutlich gemacht, darauf gehen wir jetzt nicht ein. Da gibt es andere Hadithe, die wir noch sehen werden. Das heißt, welchen Teil des Koran, die Fatiha las und was las er danach. Das sind alles Kapitel, da hat er, rahimahullah, das sind alles Themen, dafür hat er eigene Kapitel gemacht. Dann sprach er den Takbir und hob seine Hände bis auf Höhe der Schultern, dann verbeugte er sich. Ja, und das ist hier auch klar, Das, die zweite Sache, wenn man seine Hände hebt, macht man das, bevor man sich verbeugt. Erstmal Allahu Akbar und dann bewegt man sich, während man den Takbir sagt, noch runter. Aber erst hebt man die Hände, spricht Allahu Akbar und dann kann man sich schon in die Verbeugung bewegen. Und er setzte seine Handflächen auf seine Knien auf. Und das ist sozusagen unser Maßstab. Wann sagen wir, jemand hat den Ruku' vollendet? Wann ist er im Ruku'? Wann ist er, hat er sich so weit geneigt im Stehen, dass er in der Verbeugung ist? Der Maßstab ist, kannst du mit deinen Händen deine Knie berühren, dann hast du den Ruku' erreicht. Wenn nicht, dann bist du noch im Qiyam, dann stehst du noch. Ja. Und er machte seinen Rücken und seinen Kopf gerade. Weder senkte er seinen Kopf, noch hob er ihn. Mu'tadil war. Er war gerade, hat weder den Kopf zu hoch noch zu niedrig gemacht, a.s.w. Dann erhob er sich, und seine andere Überlieferung heißt sogar, wenn man Wasser kippen würde auf den Rücken, würde das Wasser nicht runterlaufen. Ja, das ist eine anschauliche Darstellung dafür, dass er gerade war. Wie übt man das? Am einfachsten, indem man jemandem sagt, guck mich mal an, wenn ich Rukur mache, und wie, ob ich gerade bin oder nicht. Dann hob er die Hände bis auf seine Höhe seiner Schultern und stellte sich aufrecht hin. Dann sagte er, also das ist die dritte Mal, wo er seine Hände jetzt gehoben hat, dann sagte er Allahu Akbar und ließ sich anschließend zum Boden hinunter, das heißt zum Sujud. Er entfernte seine Arme von seinen Seiten. Das heißt, der Prophet hat nicht seine Oberarme an seinen Körper geklebt und so Sujud gemacht, wie jemand, der keinen Platz hat, sondern er hat sich Platz genommen, und das, sofern man Platz hat, soll man diese Sache auch machen. Dann erhob er sich und winkelte sein linkes Bein an und setzte sich drauf. Linkes Bein anwinkeln ist eigentlich das, was die meisten Muslime im Gebet machen, wenn man den Fuß anwinkelt, sagt man auf Deutsch, anders kann man es nicht ausdrücken, und dann setzt man sich quasi auf die Innenfläche des linken Fußes, weil die Oberfläche des linken Fußes ist auf dem Boden und die Innenfläche des linken Fußes ist, zeigt nach oben, darauf sitzt man in seinem Gesäß. Wenn er sich niederwarf, richtete er seine Zehen auf in Richtung Qibla. Gemeint ist natürlich die Zehen, die den Boden berühren. Ansonsten niemals können alle fünf Zehen den Boden berühren. Aber die Zehen sind halt nicht so, und die Oberfläche des Fußes liegt halt nicht auf dem Boden, sondern die Oberfläche des Fußes ist in der Luft. Und die Zehen, die davon den Boden berühren, sind in Richtung Qibla ausgerichtet. Dann erhob er sich von der Niederwerfung, sagte Allahu Akbar, beugte seinen linken Fuß, Entschuldigung, das ist die zweite Sitzung. Nein, beugte seinen linken Fuß und setzte sich darauf, bis jedes Glied an seine vorherige Position gelangte. Das heißt, das ist das zweite Sitzen zwischen den zwei, das ist das Sitzen zwischen den zwei Sujud. Ja. Dann fuhr er in der nächsten Rak'a genauso fort. Wenn er nach der zweiten Rak'a zur dritten aufstand, sprach er den Takbir und hob seine Hände auf Höhe seiner Schultern. Weil das ist die vierte ausdrücklich überlieferte Situation, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Hände gehoben hat, wenn er zur dritten Rak'a aufgestanden ist, alaihi salatu wassalam. Und wenn er nach der zweiten Rak'a zur dritten aufstand, sagte er den Takbir und hob seine Hände auf Höhe seiner Schultern, wie zu Beginn des Gebetes, dann machte er im restlichen Gebet genauso weiter. Weil jetzt hat er eine Rak'a beschrieben, und der Rest ist genauso wie diese. Wenn er zur letzten Rak'a kam, in der man den Taslim spricht, ließ er den linken Fuß unter dem rechten Oberschenkel hervorscheinen und setzte sich auf seinen linken Oberschenkel. Das ist der sogenannte Tawarruk. Und das bedeutet, dass man auf seinem Gesäß sitzt, auf dem Boden mit seinem Gesäß sitzt, und der linke Fuß scheint zwischen dem Ober- und Unterschenkel des rechten Fußes hervor. Genau, Bruder, du kannst es einmal vormachen, Jazakallahu khairan. Aber jetzt, der linke ist unter dem rechten Oberschenkel, unter dem rechten Oberschenkel, mach mal den Fuß dazwischen. Nee, wie du gerade sagst, aber diesen Fuß da, den anderen, den machst du dazwischen. Zwischen deinen Oberschenkel und Unterschenkel. Drüber. Okay. nicht gehört. Das ist eine Version. Bismillah. Mal der Hasan. Also, das ist eine Version, die passiert, die überliefert worden ist. Okay? Aber da ist einfacher, den rechten Fuß machst du, zeigst du in diese Richtung. Aywa, barakallahu fi. Ja, genau. Weil das ist eine überlieferte Version von verschiedenen. Ja? Es gibt meines Wissens nach drei verschiedene Versionen des Tawarruk, die überliefert sind. Und natürlich am besten, dass man die Sunna nicht vergisst. Man mal so macht und mal so macht und mal, mal so macht. Da sagten die anwesenden Sahaba, du hast richtig gesagt, so pflegte er sallallahu alaihi wasallam zu beten. Muhammad ibn Amr al-Amri sagte, ich war einmal in einer Sitzung der Freunde des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Sie sprachen über das Gebet des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Also sie sprachen nicht über die Kleidung, sie sprachen nicht über das Auto, sie sprachen nicht über das Urlaub. Okay, Auto sagst du, gab es nicht. Dann haben sie nicht über die neuesten Kleidung aus dem Jemen gesprochen und die neuesten Früchte, die aus Damaskus gekommen sind. Sie sprachen über das Gebet des Propheten, wo jemand sagen würde, ach, ihr könnt doch schon beten, ihr wisst doch schon, wie man betet, jeder war doch dabei, was gibt es noch zu erzählen? Da sagte Abu Humaid und so weiter, sie in etwa den vorigen Hadith, er sagte unter anderem, wenn er sich verbeugte, legte er seine Hände auf seine Knie, also im Rukur, legte seine Hände auf seine Knie und spreizte seine Finger. Das ist ein Hinweis darauf, dass er sie nicht so geklebt hat und auch nicht übertrieben hat, sondern hat eben eine Lücke dazwischen gelassen. Dann beugte er seinen Rücken, ohne den Kopf nach oben zu heben und ohne, dass seine Wange einer Seite zu sehr zugeneigt war. Yani, das heißt, weder war sein Kopf von oben nach unten, zu weit oben, zu weit unten, noch war sein Kopf nach links oder nach rechts gedreht, sondern war in Richtung Geraden, Richtung Qibla. Am Ende der zweiten Raka'a setzte er sich auf die Sohle seines linken Fußes. Die obere Seite lag am Boden. Ja? Am Ende der zweiten Raka'a. Weil die zweite Raka'a, da haben wir am Ende die Sitzen, was wir Iftirash nennen. Ja, das heißt, man sitzt auf der, genau, das ist ein Iftirash, das heißt, man sitzt in seinem Gesäß auf der Unterseite des linken Fußes und das ist schon Iftirash, aber was macht man mit dem rechten Fuß? Ja, man macht ihn aufrecht, sodass die Zehen des rechten Fußes in Richtung Qibla zeigen. Man stellt seinen rechten Fuß aufrecht. Ja? Wenn er am Ende der vierten Raka saß, lag sein linker Schenkel auf dem Boden. Und dann kommt das, was ich gerade eben gesagt habe, und beide Füße schauten auf einer Seite raus. Verstehst du? Genauso. Jetzt macht diese Richtung. Nee, das war richtig. Das bleibt unten. Und jetzt der andere Fuß auch in diese Richtung. Genau. Das ist eine Version, wie manche Leute mal gesagt haben, dass welche Richtung die Füße zeigen, eine Richtung. Nach einer anderen Version macht man auch da aufrecht, ja, den rechten Fuß aufrecht. Ja. Das sind alles verschiedene Versionen, die erlaubt sind. 732. In dieser Version heißt es, wenn er sich niederwarf, spreizte er seine Hand nicht. Wenn er sich niederwarf, also das gleiche, was wir bei dem Rukur gesehen haben, auch im Sujud, hat er nicht etwa so gemacht, das heißt seine Hände zusammengeklebt oder sie auseinander gespreizt, sondern er hat eine Lücke dazwischen gelassen. Also ganz natürlich alayhi salatu wassalam. Und drückte die Finger auch nicht zusammen. So, das ist eindeutig. Spreizte er seine Hand nicht und drückte die Finger auch nicht zusammen. Beides nicht. Und seine Zehen zeigten in Richtung Qibla. Seine Zehen zeigten in Richtung Qibla. 733. Abbas und Ayyash ibn Sahl al-Sa'idi berichten, dass er mit seinem Vater in einer Sitzung war. Abbas oder Ayyash berichtet, dass er mit seinem Vater in einer Sitzung war. Sein Vater war ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. In der Sitzung waren auch Abu Huraira, Abu Humaid al-Sa'idi und Abu Usaid radiallahu anhu. In dieser Überlieferung gibt es Teile, die im vorigen Hadith nicht erwähnt sind, noch umgekehrt. Darin heißt es, dann erhob er sich vom Ruku' und sagte, Sami'a Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd. Und hob seine Hände. Dann sagte er Allahu Akbar und warf sich nieder und stützte sich in der Niederwerfung auf seine Hände Knie und Fußspitzen. Dann sprach er den Takbir und setzte sich auf seinen linken Schenkel und stellte seinen anderen Fuß aufrecht hin. Dann sprach er den Takbir und warf sich wieder nieder. Dann sprach er den Takbir, stand auf, ohne sich zuvor noch auf seinen linken Schenkel hinzusetzen und so weiter. Nach den 2 Rak'a setzte er sich hin. Als er aufstehen wollte, sprach er den Takbir beim Aufstehen und vollzog dann die letzten 2 Rak'a. Er sagte nichts vom Sitzen auf dem Schenkel im Tashahhud. Diese Überlieferung ist daif, aber trotzdem möchte ich auf ein paar Sachen in dieser Überlieferung hinweisen, weil sie auch eventuell in anderen Hadithen vorkommen. Weil wir gesagt haben, immer wieder sagen, nur wenn eine Überlieferung daif ist, heißt nicht, dass alles in den Hadith nicht authentisch ist. Weil da steht da drin, dass der Prophet sagt, das aus dem Allahu Akbar beim Beten. Das stimmt ja, das ist nichts Falsches. Ja. Auf jeden Fall, hier heißt es, Sami'a Allahu liman hamida, Allahumma Rabbana lakal hamd. Das ist eine andere Version, als die wir meistens vielleicht hören und sagen, Sami'a Allahu liman hamida, beim Erheben vom Rukur. Und das hier, hier heißt es, Sami'a Allahu liman hamida, Entschuldigung, danach sagen wir meistens, Rabbana wa lakal hamd, und hier heißt es, Allahumma Rabbana lakal hamd. Das ist eine andere Version, die auch legitim ist. Unabhängig jetzt von dieser Überlieferung. Und hob seine Hände. Dann sagte er Allahu Akbar und warf sich nieder und stützte sich in der Überlieferung auf seine Hände, Knie und Fußspitzen. Weil dieser Nutzen, den haben wir auch in anderen Hadithen von Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi oder Ibn Abbas, Entschuldigung, radiallahu anhuma. Und zwar, das zeigt, was bedeutet Sujud religiös gesehen. Sujud religiös gesehen bedeutet, dass man 7 Körperteile auf dem Boden aufsetzt. Und das ist eben die Stirn, und dazu gehört die Nase dazu, die beiden Hände, die beiden Knie und die beiden Fußspitzen. Wenn irgendetwas davon fehlt auf dem Boden, dann verflucht dich dieser Körperteil, weil du deine Aufgabe nicht erledigt hast. Und in dieser Überlieferung heißt es, dann sprach er den Takbir, das heißt beim Aufstehen zur nächsten Rak'a, ohne sich zuvor noch auf seinen linken Schenkel hinzusetzen. Dieser Hadith, wenn er authentisch wäre, wäre ein Argument zu sagen, dass man nicht sich kurz hinsetzt, bevor man zu einer Rak'a gerade Anzahl aufsteht. Die sogenannte Jalsatul Istiraha. Ja, manche Ulama, weil es ist authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er von dem Sahabi Malik ibn Huwairith radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich, bevor er zur zweiten Rak'a aufstand, sich kurz hingesetzt hat. Und die Gelehrten sind unterschiedlicher Meinung, ob das ein Teil des Gebetes ist oder ob er das nur gemacht hat, um sich kurz auszuruhen, weil wenn man älter wird, kann man nicht mehr schlagartig von einer Position zur anderen aufstehen. Das ist eine Thematik, und wie gesagt, die Überlieferung unauthentisch ist, dann haben wir auch diesen Teil nicht zu damit nicht zu argumentieren. Dann 734, Abbas ibn Sahl sagte, radiallahu anhu, Abu Humayd, Abu Usaid, Sahl ibn Sa'd und Muhammad ibn Salama, radiallahu anhu, alle Sahaba, waren beisammen und redeten über das Gebet des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Da sagte Abu Humayd, ich kenne mich von euch allen über das Gebet des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam am besten aus. Der Satz übrigens auch deswegen interessant, weil er weckt Interesse bei den Anwesenden. Er will Aufmerksamkeit, aber im positiven Sinne Aufmerksamkeit haben. Tamam? Und vielleicht kennt er sich auch aus. Oder er will damit sagen, es gibt eine Dinge im Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich habe die gemerkt, ihr habt die nicht gemerkt. Warum habt ihr es nicht gemerkt? Ich sage euch jetzt warum. Dann heißt es, dann verbeugte er sich und legte seine Hand auf seine Knie, als würde er sie greifen. Das nennt man Qabd. Ja, das ist auch authentisch. Das darf man auch machen. Legen ist eine Sache, aber das Knie zu greifen, ist eine andere Sache. Das gleiche auch, wenn man die rechte Hand auf seinen linken Arm legt. Man kann sie legen, so ist es authentisch überliefert worden, aber auch das Greifen ist in manchen Überlieferungen überliefert worden. Das Greifen, warum? Das, wenn man das so macht, ist in Ordnung, eine Sunna, wenn man das so macht, auch in Ordnung, eine Sunna. Und wie gesagt, am besten, man macht es mal so und man macht es mal so. Er spannte seine Arme und entfernte sie von seinen Seiten. Also gemeint ist auch hier wieder, er hat sie nicht irgendwie eng an den Körper gedrückt. Er sagte auch, dann warf er sich nieder und setzte seine Nase und seine Stirn auf den Boden. Seine beiden Hände platzierte er etwas weiter seitlich in Höhe seiner Schultern. Das ist nützlich, dieser Punkt. Das heißt im Sujud, wo positioniere ich meine Hände? In Höhe meiner Schultern, in Höhe meines Kopfes. In dieser Überlieferung sagt er, seine beiden Hände platzierte er etwas weiter seitlich, aber in Höhe seiner Schultern. Weil es gibt beide Überlieferungen, ja? Einmal in Höhe der Schultern. Das heißt, der Kopf ist dann weiter vorne, logischerweise. Ja? Das heißt, mein Sujud ist, mein Kopf ist vorne und meine Hände, meine Schultern sind in dieser Position. Ja? Wenn ich meinen Kopf so platziere, dass meine Hände dazwischen sind, ist auch in Ordnung. Aber laut dieser Überlieferung jetzt, die wir jetzt gerade vor uns haben, das heißt in Höhe der Schultern. Dann erhob, aber guck mal, wie genau sie beobachtet haben, das ist das Entscheidende. Die haben ihn nicht nur beobachtet, die haben nicht nur gebetet, sondern die haben auch, wenn sie mal nicht gebetet haben und den Propheten zugeschaut haben, sallallahu alaihi wasallam, haben sie diese Sachen beobachtet. Dann erhob er sich und jedes Glied kam und jedes Glied nahm seine vorherige Position wieder ein. Also diese Erläuterung heißt, offensichtlich ist hier die zweite Raka'a gemeint. Das heißt, er machte hier das bei der zweiten Raka'a, wenn er aufstand und Allahu Akbar sagte, dann nahm wieder jedes Glied, das ist jedes Körperteil, nahm die Position ein, die es auch hatte schon in der ersten Raka'a, und dass wir das noch einmal wiederholen. Am Ende des Gebetes setzte er sich hin, indem er seinen linken Fuß mit der Außenseite auf den Boden legte, Iftirash, und mit seiner rechten Fußspitze in Richtung Qibla zeigte. Seine rechte Hand legte er auf seinen rechten Oberschenkel und seine linke Hand legte er auf seinen linken Oberschenkel und er zeigte mit seinem Zeigefinger. Und er zeigte mit seinem Zeigefinger. Ashara bi usbu'ihi. Und das Zeigen mit dem Zeigefinger ist ein Ausdruck des Tawhid. Warum? Weil als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal sah, wie jemand zwei Finger erhebte, den linken und den rechten, sagte er, Ahid, Ahid. Das heißt, mach es nur mit einem, mach es nur mit einem. Und das ist auch der Grund, warum man nachts das Witr-Gebet nicht zweimal beten darf. Witr plus Witr ist Schaffer, ist nicht mehr Witr. In dieser Version heißt es, wenn er sich niederwarf, spreizte er seine Schenkel und seine Schenkel trugen seinen Bauch gar nicht. Auch wenn sie ein bisschen da'if ist, aber es geht darum, dass man nicht so eng zusammen betet und, im Sujud, mit seinen Oberschenkeln den Bauch berührt, weil man sich eng macht, okay? Sondern distanziert seinen Bauch von seinen Oberschenkeln. In dieser Version von Wa'il, 736, von dieser Version von Wa'il ibn Hujr heißt es, als er sich niederwarf, gelangten seine Knie vor seinen Händen zu Boden. Als er sich niederwarf, legte er seine Stirn zwischen seine beiden Hände und entfernte sie von den Achseln. Ja, diese Überlieferung sagt, als er sich niederwarf, sallallahu alaihi wasallam, ist auch eine Meinungsverständnis von Ulama. Theoretisch kannst du entweder zuerst mit den Händen aufsetzen und danach setzt du mit deinen Knien auf, ja, oder du setzt mit deinen Knien auf und danach setzt du erst mit deinen Händen auf. Weil das sind beide Versionen, die unter den Rechtsschulen vertreten sind, sind auf verschiedene Überlieferungen zurückzuführen und hat viel zu tun damit, von welchen Überlieferungen man überzeugt ist, dass sie authentisch sind oder nicht. Ja. Es gibt, ich habe auf durus.de einen ganzen Artikel darüber verfasst, wenn man sich das näher anschauen möchte. Aber dieser Hadith von Wa'il ibn Hujr, radiallahu anhu, der von einigen Imamen, wie Imam Tirmidhi und auch andere, als authentisch eingestuft ist, sie berufen sich darauf und sagen deswegen, wenn man runtergeht, berührt erstmal die Knie den Boden und dann die Hände. Und es gibt ein anderes Bild von Abu Huraira, radiallahu anhu, die es umgekehrt besagt. Aber egal wie du es machst, ist jetzt beides richtig, also im Sinne von beides, dein Gebet ist sahih. und ist nicht daran auszusetzen. Und die Frage ist, was ist besser? طيب, in dieser Version heißt es, und wenn er aufstand, stand er mit Hilfe seiner Knie auf und stützte sich auf seine Oberschenkel. Das heißt, beim Aufstehen hat er nicht mit seinen Händen auf den Boden gedrückt, damit mit dem Hinterkörper nach oben oder Hinterteil nach oben, sondern er ist erst mit dem Oberkörper nach oben, als würde er sitzen, und dann stützt er sich mit seinen beiden Händen auf den Oberschenkel und drückt sich nach oben. Ja? Und das ist halt eine Sache, diese Sache ist nicht einfach. Diese Sache zu machen ist nicht einfach. Man kann sehr schnell aus dem Gleichgewicht fallen, oder wenn es einem nicht gut geht, wenn man krank ist, kann man das überhaupt gar nicht machen. Und deswegen die Frage, wenn es dann überliefert ist, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er in seinem höheren Alter sich auf den Boden gestützt hat zum Aufstehen, dann ist eben die Frage, hat er das gemacht, weil das so eine Sunna ist, oder weil es für ihn gerade so einfacher war. Ja? Weil da unterscheiden sich die Geister, und man versteht auch, yani, dass die Sache ist plausibel. Man kann das nachvollziehen, warum einer das so sieht und der andere das so sieht. Wa'il ibn Hujr sagte, ich habe gesehen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine beiden Daumen im Gebet bis zu den Ohrläppchen hob. Das ist diese Überlieferung ist daif. Abgesehen davon heißt es aber nicht, dass er seinen Fingern die Ohrläppchen berührt hat. Für manche versus Geschwister, wenn sie Allahu Akbar sagen, berühren sie so mit den Ohren, mit den Daumen die Ohrenläppchen. Und wenn man sie fragt, warum macht ihr das, dann sagen sie, wir machen das, damit wir sicher sind, dass wir die Hände richtig hoch gehoben haben, die richtige Höhe. Tamam? Das eine, wenn man seine Hände richtig heben will, muss man nicht deswegen die Ohren streichen oder berühren, sondern es geht um eine ungefähre Abschätzung. Und ihr wisst auch, in anderen Überlieferungen heißt es, bis zur Höhe der Schulter. Und manche Ulama haben gesagt, das ist sogar das Gleiche, weil es hier um eine ungefähre Beschreibung dessen geht. 738, Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beim Takbir für das Gebet seine Hände auf Höhe der Schultern hob. So, da haben wir es. Wenn er sich verbeugte, machte er dasselbe ebenso, wenn er sich von der Verbeugung für die Niederwerfung erhob. Dasselbe machte er auch, wenn er nach der zweiten Raka'a aufstand. Das sind auch wieder die drei, vier Situationen. Auch wenn diese Überlieferung daif ist, aber trotzdem ist sie inhaltlich korrekt. طيب, dann machen wir die letzte Überlieferung. Machen wir noch dieses Kapitel zu Ende. Es sind noch 1, 2, 3, 4, 5 Hadithe. Maimun al-Makki berichtet, dass er sah, wie Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, sie im Gebet leitete. Er hob seine Hände, wenn er sich zum Gebet aufstellte, wenn er sich verbeugte, wenn er sich niederwarf und wenn er sich zum Aufheben erhob. 4 Situationen. Dann ging ich zu Ibn Abbas und sagte zu ihm, ich habe gesehen, dass Ibn Zubayr auf eine Art gebetet hat, wie ich sie zuvor noch nie jemanden beten gesehen habe. Dann beschrieb ich ihm das Heben der Hände und er sagte, wenn du sehen möchtest, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam betete, dann richte dich nach dem Gebet von Abdullah ibn Zubayr. Hier sehen wir den Manhaj von Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, nachdem er die eindeutig Marfu'-Überlieferung über den Propheten erwähnt hat, geht er jetzt auf eine Generation danach, auf die Sahaba, auch wenn es hier letztendlich doch Marfu' ist, aber letztendlich geht es in erster Linie hier um Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, der wieder die 4 Situationen beschreibt, wie im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, außer dass es in diesem Hadith heißt, wenn er sich niederwarf. Das heißt aber nicht, wenn er sich niederwarf. Das heißt, wenn er, ja, im Arabischen, das ist vielleicht nicht so ideal übersetzt, weil im Arabischen sagt man diese Vergangenheitsform إِذَا فَعَلْتَ فَفْعَلْ. Und da meint man إِذَا أَرَدْتَ الشُّرُوعَ فِي الْفِعْلِ فَفْعَلْ. Das heißt auf Deutsch, wenn er sich niederwerfen wollte. Das heißt, wenn er zur Position gekommen ist, wo man sich niederwerfen will. Was ist das? Das ist الرفع من الركوع. Steht ihr? So, wenn ich in diese Position gekommen bin, von der Verbeugung zum Stehen, jetzt will ich mich niederwerfen, richtig? Weil man hätte gedacht, das ist die Position gemeint, die Rukur. Nein, Das ist die Qiyam-Position gemeint. Jetzt will er sich niederwerfen, da hat er die Hände gehoben. Zum dritten Mal und zum vierten Mal, wenn er zur dritten Raka'a aufgestanden ist. Radiallahu ta'ala anhu. An-Nadr ibn Kathir, gemeint ist As-Sa'idi, sagte, Abdullah ibn Tawus betete neben mir in der Khaif-Moschee. Wenn er sich nach der ersten Niederwerfung erhob, hob er seine Hände vor das Gesicht. Ich nahm ihm dies übel und teilte es Wahib ibn Khalid mit. Dieser sagte zu Ibn Tawus, du tust etwas, was ich noch niemanden anderen habe tun sehen. Da sagte Ibn Tawus, ich habe dies meinen Vater sehen machen. Und dieser sagte, ich habe dies Ibn Abbas machen sehen. Und soviel ich weiß, sagte er, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies zu tun pflegte. Yani gemeint ist zwar hier, tilqa'a wajhi, vor seinem Gesicht, gemeint ist in Höhe des Gesichtes. In Höhe des Gesichtes. Und das ist, wie wir gesagt haben, wenn du deine Hände hebst, sodass die Daumen in die Richtung Ohrläppchen kommen, dann ist das die Handfläche in Höhe des Gesichtes. Und das sind ungefähre Beschreibungen dessen, da war ja niemand jetzt mit einem Metermaß dabei. Nafi' berichtet, dass Ibn Umar radiallahu anhu zu Beginn des Gebetes den Takbir sprach und seine Hände hob. Ebenso hob er sie, wenn er sich verbeugte. Sami' Allahu liman hamida sagte, und wenn er von der zweiten Rak'a zur dritten aufstand. Er schrieb dies dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam zu. Abu Dawud sagt, den Anfang davon überlieferte Baqiyya ibn, das sind jetzt hadith-technische Sachen, die ziehen wir uns einfach mal rein. Abu Dawud sagte, den Anfang davon überlieferte Baqiyya über Ubaidullah und erwähnte dazu den Isnad, die Überlieferungskette. Al-Thaqafi überlieferte ihn ebenfalls über Ubaidullah, aber als Mawquf-Überlieferung über Ibn Umar. Ja, das heißt, in der ersten Version geht es über Ibn Umar und er schreibt es dem Propheten zu. In der zweiten Version geht es nur bis Ibn Umar. Das ist ein feiner Unterschied, weil eben die Argumentation ist in der Aussage und der Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Sahaba radiallahu anhum, manchmal kann man davon ausgehen, dass sie es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreiben, manchmal eben nicht. Darin heißt es, und wenn er von der zweiten Raka'a zur dritten aufstand, hob er sie bis zu den Brustwarzen, dies ist die richtige Version. Und das ist ein Hinweis darauf, als hätte er sie beim vierten Erheben nicht so hoch gehoben wie zu den Schultern oder zu den Ohrläppchen, sondern nur bis zu der Brust. Abu Dawud sagte, ebenso überlieferten ihn Al-Layth ibn Sa'd, Malik, Ayyub und Ibn Jurayj als Mawquf. Allein Hammad ibn Salama hat ihn über Ayyub überliefert. Ayyub und Malik erwähnten, wenn er nach der zweiten Raka'a aufstand, nicht. Sie haben diesen Teil gar nicht erwähnt über Ibn Umar und dann schon gar nicht über den Propheten. Al-Layth erwähnte ihn in seiner Überlieferung. Ibn Jurayj sagte darin zu Nafi', hat Ibn Umar seine Hände beim ersten Mal höher gehoben als die anderen Male? Er sagte, nein, immer gleich hoch. Ich sagte, zeig mir wie. Da zeigte er auf seine Brustwarten oder sogar etwas darunter. Also es gibt manche, die sagen, man hebt die Hände nicht immer gleich hoch. Mal so, mal so. Aber die Sache ist halt umstritten, weil allein die Überlieferung Ibn Umar ist umstritten, ob er es tatsächlich so gemacht hat. Und das zeigt, liebe Geschwister, es reicht nicht, dass man einfach nur eine Überlieferung sieht und sieht, man guck mal so, das überliefert über ihn. Nein, aber wenn die Überlieferer, die in der gleichen Sitzung waren oder unterschiedliche Sitzungen waren, unterschiedliche Sachen über Ibn Umar überliefern, dann ist das eben ein Grund, die Authentizität dieser Aussage anzuzweifeln. Letzte Hadith für heute. Nafi' berichtet, dass Ibn Umar zu Beginn des Gebetes seine Hände auf Höhe der Schultern hob. Ibn Umar radiallahu anhu. Wenn er sich vom Ruku' erhoben hatte, hob er sie nicht ganz so hoch. Abu Dawud sagte, niemand außer Malik hat, soviel ich weiß, gesagt, hob er sie nicht ganz so hoch. Also es ist ein Tafarrud, nennt man das, von Imam Malik rahimahullahu ta'ala birahmatihi al-wasi'ah. An dieser Stelle bleiben wir inshallah ta'ala stehen und das genügt für heute inshallah ta'ala. Möge Allah subhanahu ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.